Es ist ohne mich so langweilig, dabei bin ich doch da, ich bin mir so fair. Genau neben mir. Und aber fern und endlich nah, es ist ohne dich so langweilig, dabei bist du doch nah, mir ganz nah. Warum stehst du da und nicht hier? Warum steh ich hier und nicht da? Neben dir bin ich und eigentlich nicht. Und eigentlich doch und eigentlich nicht. Ich liebe mich dir, du schaust zu mir. Ich bin in der Ferne und du bist bei mir. Ich will dich nicht fest, weil meine Kraft weg ist. Weil mein Mut weg ist, weil mein Glaube weg ist. Dabei bist du jetzt da, mir ganz nah, genau neben mir. Warum stehst du da und nicht hier? Warum steh ich hier und nicht da?